بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, des Allerbarmes und Herzigen, Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala weitermachen mit der 10. Frage. Sie lautet: Was ist in der Religion mit dem Mittelweg gemeint? Das ist eine sehr wichtige Frage für uns, weil jeder vom Weg der Mitte redet und von der goldenen Mitte redet, und jeder redet vom Übertreiben und vom Untertreiben. Und deswegen wollen wir wissen, was aus islamischer Sicht mit dem Mittelweg eigentlich gemeint ist. Er antwortete, rahimahullah: Der Mittelweg in der Religion bedeutet, nicht darin zu übertreiben. Man überschreitet also die von Allah Azza wa Jal gesetzten Grenzen nicht und unterlässt auch nicht, was von Allah Subhanahu wa Ta'ala verlangt wurde. Der Mittelweg in der Religion heißt, sich an die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu halten. Übertreiben bedeutet, ihre Grenzen zu überschreiten, und untertreiben bedeutet, sich an sie zu halten, nicht zu halten. Der Gelehrte erwähnt jetzt, alhamdulillah, ungefähr drei Beispiele, die alle ein Beispiel sind für Übertreiben und Untertreiben in der Religion. Das erste Beispiel: Ein Mann sagt, ich will die ganze Nacht beten und niemals schlafen. Er meint, das ganze Jahr über will er nachts immer beten und kein Auge zumachen. Denn beten ist der beste Gottesdienst, so möchte ich die ganze Nacht für das Gebet wach bleiben. Dem sagen wir, das ist eine Übertreibung der Religion Allah subhanahu wa ta'ala und nicht richtig. Diese Sache hat sich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ereignet. Ein paar Leute haben sich versammelt und einige von ihnen sagten, ich bete nur noch und schlafe nicht. Ein anderer sagte, ich faste nur noch und esse nie tagsüber. Der dritte sagte, ich heirate keine Frauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und sagte, ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Was ist mit den Leuten los, die das und das sagen? Manchmal bete ich nachts, schlafe aber auch. Manchmal faste ich und manchmal auch nicht. Und ich heirate auch Frauen. Wer etwas anderes als meine Sunna wünscht, gehört nicht zu mir. Und wie gesagt, mit Sunna ist hier der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint und nicht eben Sunna im Sinne von etwas Freiwilliges. Aus diesem Hadith lernen wir, liebe Geschwister, natürlich die offensichtliche Bedeutung ist klar, dass man in der Religion nicht übertreiben darf, und was es bedeutet, Übertreibung, was Übertreibung bedeutet, und dass der Mittelweg bedeutet, dem Propheten nachzueifern, alaihi salatu wasallam. Aber wir lernen auch aus diesem Hadith, dass man als Muslim, wenn man eine Vorbildfunktion hat wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und dazu genötigt wird, dass man auch über seine guten Taten sprechen darf, um andere Menschen, wie gesagt, aufzurütteln und sie daran zu erinnern, dass sie auf dem falschen Weg sind. Normalerweise der Muslim soll nicht über seine guten Taten sprechen, und der Muslim, wenn er andere Leute erinnert, dann kann er das auch mit Ayat aus dem Koran machen oder mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber manchmal hat die Erwähnung der eigenen Taten, ein Teil davon, bessere Wirkung, weil die Leute natürlich ein lebendiges Beispiel vor einem sehen. Der Autor sagte, rahimahullah, jene haben in der Religion übertrieben, und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihnen losgesprochen, subhanallah. Und deswegen, das zeigt uns auch, dass in der Religion gibt es zwar logisches Denken, aber es darf nicht im Konflikt sein mit den Überlieferungen. Und normalerweise würde man denken, je mehr man betet, desto besser. Aber die Regel stimmt so nicht, sondern je mehr man sich der Sunna annähert, desto besser. Und das ist auch gerade, liebe Geschwister, die Schwierigkeit. Und deswegen der Shaitan, wenn er es nicht schafft, dich in die Irre zu leiten durch Sünden, dann versucht er es eben mit guten Taten, indem er dich mit diesen guten Taten übertreiben lässt. Und der Mensch neigt zur Übertreibung, und der Mensch kann sich in eine Sache sehr einfach hineinsteigern Und der Shaitan weiß das, deswegen macht er es auch mit den Gottesdiensten. Was denjenigen angeht, der zu wenig von dem tut, was Allah verlangt hat, der sagt, ich brauche nichts Freiwilliges zu tun. Ich mache nichts Freiwilliges und tue nur meine Pflicht. Also das ist das Untertreiben. Und davon gibt es natürlich in der Regel mehr als Leute, die übertreiben. Weil die meisten Leute, wenn sie fasten, dann fasten sie nur im Ramadan. Wenn sie beten, dann beten sie ihre Pflichtgebete, machen aber nicht mehr und so weiter. Das heißt, wenn überhaupt, dann untertreiben sie eher, als dass sie übertreiben. Aber beides ist falsch und beides ist entgegen dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgelebt hat. Der Mäßige ist derjenige, der sich an das hält, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und seine rechtschaffenden Nachfolger getan haben. Ein weiteres Beispiel. Vor drei Menschen steht ein Frevler. Ein Frevler, auf Arabisch Fasiq, damit meint man eine Person, die offensichtlich Sünden begeht. Also in der das ist jetzt, was hier damit gemeint ist, weil sonst wüssten sie ja nicht, dass er Frevler ist. Also, aber Fasiq, normalerweise meint man damit eine Person, die große Sünden begeht oder auf kleinen Sünden beharrt. Aber hier gemeint ist offensichtlich einen Sünder. Eine Person, die bekannt dafür ist, dass sie eine Sünde begeht. Stellt euch vor, dieser Frevler steht vor drei Menschen. Der erste von diesen dreien sagt, ich begrüße diesen Frevler nicht und gehe ihm aus dem Weg und rede nicht mit ihm. Ich begrüße diesen Frevler nicht, ich sage nicht Assalamu alaikum, ich gehe ihm auch aus dem Weg und rede nicht mit ihm. Der zweite sagt, ich gehe auf diesen Frevler zu, begrüße ihn, schaue ihm freundlich ins Gesicht, lade ihn zu mir ein und nehme seine Einladung auch an. Ich behandle ihn so wie einen rechtschaffenden Menschen. Der dritte sagt, ich hasse diesen Frevler wegen seines Frevels. Ich mag an ihm seinen Glauben und gehe ihm nicht aus dem Weg, es sei denn, das aus dem Weg gehen bringt ihn dazu, rechtschaffen zu werden. Wenn ihm aus dem Weg zu gehen ihn nicht rechtschaffen macht, sondern ihn noch mehr freveln lässt, so gehe ich ihm nicht aus dem Weg. Wir sagen, der erste ist unachtsam und übertreibt. Der zweite ist unachtsam und tut zu wenig. Und der dritte ist gemäßigt. Genauso verhält es sich mit allen Gottesdiensten und dem Umgang mit den Menschen. Die Menschen sind entweder solche, die zu wenig tun, übertreiben oder sie sind gemäßigt. Ein drittes Beispiel. Ein Mann ist bei einer Frau gefangen. Sie, also gemeint ist ein Mann, ist verheiratet mit einer Frau und sie führt ihn, wohin sie will. Er hält sie vor keiner Sünde zurück und spornt sie nicht zu Gutem an. Sie besitzt seinen Verstand und bestimmt über ihn. Ein anderer Mann wiederum handelt unüberlegt und ist seiner Frau gegenüber überheblich. Er kümmert sich nicht um sie, als wäre sie bei ihm weniger wert als eine Dienerin. Ein dritter Mann ist gemäßigt. Er behandelt sie, wie Allah und sein Gesandter befohlen haben. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Ein Gläubiger soll keine Gläubige verabscheuen, wenn er von ihr eine Charaktereigenschaft nicht mag, so wird er mit einer anderen Eigenschaft zufrieden sein. Diese letzte Person, die nach dieser Ayah und diesem Hadith handelt, sie nennen wir gemäßigt, auf dem Weg der goldenen Mitte. Der erste, der sich von seiner Frau leiten lässt, egal ob es um Haram oder Halal geht, er übertreibt und der zweite untertreibt derjenige, der mit ihr, seiner Frau, bestimmend umgeht und sie schlechter behandelt als eine Sklavin. Verwahre gleichermaßen Bezug auf alle anderen übrigen Taten und Gottesdienste. Und deswegen erkennen wir, Geschwister, an der Antwort des Gelehrten, rahimahullah ta'ala, dass viele Leute ein falsches Verständnis haben, wenn es um die goldene Mitte geht. Öfter versteht man unter der goldenen Mitte, dass man nachlässig ist in seiner Religion und Kompromisse eingeht auf Kosten der Gehorsamkeit Allahs subhanahu wa ta'ala gegenüber. Gemäßigt bedeutet also nicht, dass man zum Beispiel als Muslim bei Feierlichkeiten von Christen mitwirkt, zum Beispiel bei Weihnachten oder anderen Feierlichkeiten, weil das wäre ein Kompromiss auf Kosten der eigenen Religion. Und das nennt man nicht goldene Mitte, sondern das nennt man Haram. Goldene Mitte ist, wie der Gelehrte uns erklärt hat, dass man sich am Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam orientiert. Goldene Mitte bedeutet also auch nicht, zum Beispiel, wenn die Eltern einem sagen, du musst bei der Feierlichkeit so und so mitmachen, und dann sagt er, okay, ich kann nicht meinen Eltern immer widersprechen, es geht jetzt um verbotene Feierlichkeiten, also mache ich die Feierlichkeit einmal mit und einmal nicht mit. Oder ich gehe hin, aber engagiere mich nicht so sehr. Nein, wenn die Feierlichkeiten verboten sind, dann lautet die goldene Mitte, dass du umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nämlich, man darf einem Geschöpf nicht gegenüber gehorsam sein, wenn man gleichzeitig Allah gegenüber ungehorsam ist. Gehen wir über zu dem nächsten Kapitel. Das nächste Kapitel lautet der Iman und der Islam. Die 11. Frage: Was bedeutet Islam und was ist der Unterschied zwischen Islam und Iman? Der Gelehrte, rahimahullah, antwortete: Islam bedeutet im Allgemeinen, Allah Ta'ala so mit den von ihm vorgeschriebenen Gottesdiensten zu dienen, wie sie seine Gesandten überbracht haben, von dem Zeitpunkt an, an dem Allah die Gesandten gesandt hat, bis zum Eintritt der Stunde. Der Gelehrte jetzt im Laufe der Antwort, liebe Geschwister, erwähnt zwei Definitionen vom Islam. Eine allgemeine und eine spezifische. Die allgemeine, die er gerade erwähnt hat, das ist diejenige, an die wir meistens eher nicht denken. Das ist die Aussage, dass wir sagen, Islam ist die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala und es ist die Religion der Menschen schon immer gewesen, von Adam bis zum Tag der Auferstehung. Normalerweise, wir denken an eine spezifische Definition von Islam und wir meinen damit die Regeln oder das Buch oder die Religion oder wie auch immer, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Okay? Also er sagt, das was wir gerade gesagt haben, verstanden, so umfasst, also nach der allgemeinen Definition, der Islam alles, auch das, was Noah alayhi salam an Rechtleit und Wahrheit überbracht hat. Sowie was Moses, Jesus, Abraham, der Führer der Aufrichtigen, sallallahu alayhi wasallam, überbracht haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat in vielen Versen erwähnt, dass die früheren Gesetze alle nichts als Ergebenheit und Unterwerfung, das heißt Islam, vor Allah subhanahu wa ta'ala waren. Das ist die allgemeine Definition. Die islamische Definition im engeren Sinne, die spezifische, das heißt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, ist das, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde. Denn das, womit er sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, hat alle früheren Religionen aufgehoben, sodass derjenige, gemeint ist mit Religionen hier, die Geschwister, Gesetze. Weil die Religion im Sinne von, woran man zu glauben hat, das ist natürlich immer das Gleiche gewesen. Ja? Aber gemeint ist hier im Sinne von Gesetze. Und so dass derjenige, der dem Islam folgt, ein gottergebener Muslim ist, wer ihm widerspricht, ist kein Muslim. Das heißt also, die zweite Definition, uns interessiert nicht jetzt, wir blenden den Aspekt vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus. Wir betrachten die Menschen nur danach. Wer ihm widerspricht, das heißt dem, was der Prophet Muhammad offenbart bekommen hat, ist kein Muslim. Denn er hat sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht ergeben. Vielmehr hat er sich seiner Neigung ergeben. Was folgt aus dieser Definition? Es folgt das, was wir normalerweise unter zum Beispiel Juden bezeichnen oder Christen, müssen wir aufpassen. Von welchen Juden oder Christen sprechen wir? Wenn wir von den Juden in Anführungsstrichen sprechen, die zur Zeit von Moses gelebt haben und seine Weggefährten waren und mit ihm gebetet haben, mit ihm gefastet haben, das sind Muslime nach der allgemeinen Definition. Und das steht im Koran ganz klar drin. Ja? Also Musa a.s. spricht sein Volk als gottergebene Menschen an. Und das gleiche gilt für die Christen. Die Jünger, das heißt die Sahaba von Isa a.s., die sagten, washhad bi annana muslimun. Das heißt, und bezeuge, dass wir Muslime sind, dass wir gottergebene sind. Das heißt, das ist eine allgemeine Definition vom Islam. Doch weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde und sie ihm nicht glaubten, sind sie keine Muslime mehr. Sobald sie von der Lehre ihres eigenen Propheten abgekommen sind oder nachdem sie die neue Offenbarung erfahren haben und abgelehnt haben, sind sie natürlich keine Muslime mehr. Und deshalb darf niemand glauben, dass die Religion der Juden und Christen, der sie heutzutage anhängen, richtig ist und von Allah angenommen wird und dass sie dem Islam gleichgestellt ist. Vielmehr ist derjenige, der dies glaubt, ungläubig und aus dem Islam ausgetreten, denn Allah Azza wa Jal sagte unmissverständlich, Inna ad-Dina 'inda Allahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Surat Al-Imran, Aya Nummer 19. Er sagte ebenfalls subhanahu wa ta'ala in der gleichen Sura, und diese Sura ist nämlich, gerade diese Ayat sind offenbart worden in Bezug auf eine Gesandtschaft aus Najran, einer Gegend in Arabien, im Südarabien. Sie sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, sie waren Christen und sie wollten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diskutieren. Und sie wollten ihn überzeugen von ihrer Religion. Und Allah Azza wa Jalla hat in Surat Al-Imran die ersten Ayat, sind alles Ayat, die seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart hat, damit er gegen sie argumentieren kann. Frisch aus erster Quelle. Und zu diesen Ayat gehört, Inna ad-Dina 'inda Allahi al-Islam. Die Religion ist wahrlich bei Allah der Islam. Fertig. Hier gibt es keine Kompromisse, wie die Götzendiener vorgeschlagen hatten. Lasst uns ein Jahr lang unsere Götter alle anbeten. Und ein anderes Jahr beten wir nur Allah alleine an. Das haben sie dem Propheten an diesen Vorschlag gemacht. Aber der Prophet hat es abgelehnt, weil das heißt nicht, das ist nicht die goldene Mitte. Und das ist der goldene Kuffer, das kann man so nennen. Aber Islam bedeutet nicht, dass man auf seine Religion verzichtet und auch nicht Kompromisse macht, wenn es um die eigene Religion geht. Und die andere Ayah ist auch ganz glasklar, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah sagte, und wer eine andere Religion außer dem Islam begehrt, so wird sie von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Wie deutlich braucht man diese Worte noch zu hören? Das ist Surat Al-Imran, Ayah Nummer 85. Diese Sachen, liebe Geschwister, so glasklar sie für uns Muslime auch klingen mögen, aber in heutiger Zeit gibt es ein paar Satane unter den Menschen, die leider den Muslimen etwas anderes sagen. Die sagen den Menschen, dass auch, also nicht nur Muslime gehen ins Paradies und dann auch alle anderen. Dann fragt man sich ja gut, warum kam dann überhaupt die Botschaft? Das Christentum ist eigentlich viel einfacher umzusetzen. Ich denke, ich würde jeder Konvertierten mir bestätigen. Christentum ist viel einfacher umzusetzen. Warum nicht den Islam? Der ist im Vergleich zum Christentum kann man objektiv sagen, schwieriger umzusetzen, weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns Sachen verlangt. Natürlich war es im ursprünglichen Christentum auch der Fall, nur ich spreche jetzt vom heutigen. Deswegen, liebe Geschwister, so klar das auch klingen mag, gerade die Sachen, die ganz klar in unserer Religion sind, sie müssen betont werden. Warum? Ja, damit sie nicht eines Tages unklar werden. Denn es gibt viele Dinge unter den Muslimen, die sie heutzutage in Frage stellen und sagen, ja, wieso, das glaube ich nicht, kann doch. Aber das war früher, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 50 Jahren, also bei Leuten, die noch am Leben sind, ganz selbstverständliche Anliegen. Also es ist gar nicht, zum Beispiel heutzutage stellen manche Leute die Pflicht des Hijab in Frage, richtig? Aber das ist eine Sache, yani sogar Leute, die noch jetzt am Leben sind, können bestätigen, dass es eine Sache war, die niemals in Frage gestellt worden war. Und nicht einmal spezifisch für Muslime war. So, dass zumindest ein Teil des Hijab, wie der Kopftuch, ist ein Teil vom Hijab, der Khimar, dass er sogar auch getragen wurde und noch wird von Nicht-Muslimen und sowieso unter den Christen, unter den Nonnen sowieso, bis heute noch getragen wird. Warum? Weil diese Sachen durch den heutigen Einfluss, den wir haben, durch Atheisten und durch alle möglichen Strömungen, die dem Islam entgegenströmen, werden diese Sachen, die normalerweise Fundamente sind, die ganz klar sind, hundertprozentig beweisbar sind, in unserer Religion werden immer mal in Frage gestellt, und deswegen muss man das sehr betonen. Der Islam, auf den Allah subhanahu wa ta'ala hinweist, in dieser Aya, ist diejenige Gunsterweisung, Ni'mah, die er Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Umma hat zukommen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Dies ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass alle, außer dieser Gemeinschaft, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, keine Muslime sind. Somit wird das, womit sie Allah dienen, nicht angenommen werden, noch wird es ihnen am Tag der Auferstehung nutzen. Wir dürfen ihre Religion auch nicht als eine starke und aufrechte Religion ansehen. Deshalb begeht der die Juden und Christen als Geschwister bezeichnet, einen großen Fehler. Du kannst sie als Mitbürger bezeichnen, aber nicht als Geschwister, weil normalerweise unter Geschwistern versteht man Glaubensgeschwister. Und das ist der Fehler, den manche Leute gemacht haben. Wir wissen, damit wir auch dieses Thema von allen Perspektiven betrachten, im Koran al-Karim hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Hud als einen Bruder seines eigenen Volkes bezeichnet. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Und zum Volk Ad wurde ihr Bruder Hud entsandt. Und das gleiche sagt Allah SWT über andere Völker im Koran Karim. Jetzt könnte jemand also sagen, wieso dürfte ich jetzt nicht Juden und Christen als meine Geschwister bezeichnen? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat auch Hud als einen Bruder seines Volkes bezeichnet, das ungläubig war. Und Salih, das gleiche mit den Thamud und so weiter. Wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir miteinander sprechen und kommunizieren, dann spielt die Absicht zwar eine Rolle, aber in erster Linie, wenn du mit anderen Menschen redest, spielt eine Rolle, was der andere versteht unter den Worten, die du äußerst, logischerweise. Bringt dir nichts, wenn du etwas sagst und nachher sagst, ich habe es aber anders gemeint, wo jeder Mensch weiß, dass man diese Aussage, wie du sie formuliert hast, falsch versteht. Und erst recht, wenn du ein Vorbild bist, erst recht, wenn du anderen Leuten etwas beibringst, dann musst du Worte wählen, die unmissverständlich sind. Und deswegen, wenn da jemand natürlich sagt, Juden und Christen sind unsere Geschwister, weil wir alle Menschen sind und alle von Adam abstammen. Das mag zwar richtig sein, aber ist das die Geschwisterlichkeit, die wir meinen, wenn wir in der Religion von Geschwisterlichkeit sprechen? Mit Sicherheit nicht. Und deswegen begeht jemand, der so etwas, deswegen sagt der Gelehrte, jemand, der so etwas begeht, einen großen Fehler. Warum großer Fehler? Weil das Problem ist, solche Aussagen werden sogar bestimmten bekannten Menschen zugeschrieben und die Leute vertrauen ihm. Und wenn die Leute solchen Leuten vertrauen, dann denken sie, ja, das stimmt. Auch er bezeichnet sie als Glaubensgeschwister, also sind sie keine Ungläubigen. Und dann kommt das, der berühmte Satz, manche Leute sagen, Ungläubige, wieso sind sie Ungläubige? Sie glauben doch an etwas. Und so, ja. Das heißt, sie verstehen eigentlich gar nicht, was sie sagen. Sie verwenden Begriffe und schmeißen sie vollkommen durcheinander. Wenn wir Muslime von ungläubigen Menschen sprechen, dann meinen wir damit Menschen, die keine Muslime sind. Sie können glauben, was sie wollen. Sie können inshallah glauben, was sie wollen. Okay? Deswegen, es geht nicht darum, sondern es geht darum, ob sie dem Islam zugehörig sind oder ob sie nicht dem Islam zugehörig sind. Das ist unabhängig davon, wie man mit anderen, mit andersgläubigen Menschen umgeht. Das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber in erster Linie interessiert uns was? Wir wollen ins Paradies. Das ist, was uns interessiert. Und deswegen ist diese Einteilung fundamental, dass wir wissen, welche Menschen haben bei Allah Azza wa Jal die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen und welche haben diese Möglichkeit von vornherein nicht, wenn sie in diesem Zustand sterben, in dem sie sich jetzt gerade befinden. Das ist für uns wichtig und ich denke, das ist eine deutliche Angelegenheit. Oder indem er sagt, das heißt auch folgende Sache, ist ein großer Fehler, indem jemand sagt, ihre heutigen Religionen seien noch richtig, das ist auch Kufr. Warum? Weil das, was die Juden und Christen lehren und glauben, steht im Widerspruch zu dem, was Allah im Koran an zahlreichen Ayat gesagt hat. Und Allah hat im Koran Karim die Juden und die Christen als ungläubige Menschen bezeichnet. Und deswegen, wenn jemand das leugnet, dann leugnet er den Koran al-Karim. Wenn wir sagen, der Islam ist Allah subhanahu wa ta'ala, wie er es angeordnet hat zu dienen, so beinhaltet dies die äußerliche und innerliche Ergebenheit. Nicht vergessen, die Frage war, was bedeutet Islam, aber auch, was ist der Unterschied zwischen Islam und Iman? Und jetzt sagt er, nochmal, wenn wir sagen, Islam bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, so wie er es angeordnet hat, dann ist damit natürlich alles gemeint. Und so beinhaltet diese Aussage sowohl die äußerliche Ergebenheit als auch die innerliche Ergebenheit. Es beinhaltet also die gesamte Religion, Glaubensinhalte, Taten, Aussagen. Das ist der erste Fall. Jetzt kommt der zweite Fall. Wir vergleichen Islam mit Iman. Wenn wir Islam mit Iman vergleichen, dann bedeutet der Islam eine Sache und der Iman eine andere Sache. Wenn wir beides miteinander vergleichen, bezeichnet der Islam die äußerlichen Taten, wie zum Beispiel das Reden und das Handeln. Iman hingegen meint dann die innerliche Handlung, die Glaubensinhalte und die Taten des Herzens. Taten des Herzens wie Liebe, Hass, Ehrfurcht, Absichten und so weiter. Auf diese Unterscheidung weist die Aussage des Erhabenen hin. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Die Wüstenaraber sagen, oder die Beduinen sagen, wir glauben. Amanna, wir sind Mu'min, wir sind Gläubige. Sag zu ihnen, ihr glaubt nicht wirklich. Lam tu'minu, wortwörtlich, ihr glaubt nicht. Ihr seid noch keine Gläubigen, sondern sagt, wir sind Muslime geworden. Denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Also erkennen wir an diesem Hadith, an dieser Aya deutlich, wenn wir beides miteinander vergleichen, ist erstens der Islam alles Äußerliche, Iman alles Innerliche, und zweitens ist die Stufe des Iman eine Stufe, die erst nach dem Islam kommt. In Bezug auf die Geschichte Lots, a.s., Lot auf Deutsch ist Prophet Lut, sagte der Erhabene subhanahu wa ta'ala, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Es geht hier darum, dass Allah Azza wa Jal die Gläubigen unter dem seinem Volk retten will. Er sagte, und so ließen wir, wer in ihr gläubig war, fortziehen. Da fanden wir in ihr aber nur ein einziges Haus von Allah Ergebenen. Er hat also zwischen dem Gläubigen, dem Mu'min und dem gottergebenen Muslim einen Unterschied gemacht. Denn das Haus in diesem Dorf ist offensichtlich ein islamisches, obwohl in ihr die Frau Lots ist, die ihn durch ihren Unglauben betrogen hat. Denn sie war eine Ungläubige. Wer allerdings fortziehen durfte und errettet wurde, dies sind wahre Gläubige, in deren Herzen der Glaube eingedrungen ist. Auf die Unterscheidung zwischen Islam und Iman, wenn sie zusammen erwähnt werden, weist der Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hin. Darin kommt vor, dass Jibril den Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Islam und den Iman gefragt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam ist, dass du bezeugst, dass niemand der Anbetung würdig ist außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, im Ramadan fastest und zum Haus pilgerst. Über den Iman sagte er, dass du an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag und an die Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte davon glaubst. Der Islam umfasst also im Allgemeinen die gesamte Religion inklusive dem Iman. Und wenn er mit dem Iman verglichen wird, so ist der Islam die äußerlichen Taten, die der Zunge und Körperteile, der Iman hingegen ist die innerliche Taten, das heißt das, was das Herz glaubt und tut. Und kleine Ergänzung, wie wir auch dann inshallah ta'ala sehen werden, ist die Frage, wenn wir Iman alleine betrachten, bezeichnet man damit auch die ganze Religion? Ja, der Iman, wenn man ihn betrachtet als unabhängig vom Islam, bezeichnen auch die ganze Religion. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass der Iman eben nicht nur aus dem besteht, was man glaubt, sondern auch aus dem besteht, was man sagt und was man tut. Aber das kommt inshallah ta'ala. Wir gehen zur nächsten Frage über. Was ist bei der Ahlus Sunnah wal Jama'a die Definition von Iman und nimmt dieser zu und ab? Der Iman bei der Ahlus Sunnah wal Jama'a ist die Bestätigung durch das Herz, das Aussprechen durch die Zunge und das Handeln. Dies beinhaltet also diese drei Aspekte. Wenn dies der Fall ist, dann wird er auch zu- und abnehmen. Denn die Bestätigung durch das Herz ist unterschiedlich. Das heißt, unterschiedlich stark. Ein Mensch, der etwas bestätigt durch sein Herz, für wahr hält, an etwas glaubt also, wenn er etwas gehört hat von einer Person, der er vertraut, glaubt er daran. Wenn er es hört von einer zweiten Person, dritten Person, vierten Person, fünften Person, von 10 Personen, dann wird sein Glaube an diese Sache intensiver. Oder eine Person, die von einer Sache gehört hat und daran glaubt, ist nicht so wie eine Person, die eine Sache mit eigenen Augen gesehen hat. Und deswegen heißt es im Koran al-Karim, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. In Surah al-Baqarah, Vers 260 heißt es, Ibrahim sagte alayhi salatu wassalam, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Die Aussage doch bedeutet, doch, ich glaube. Also war er gläubig. Deswegen ist diese Ayah kein Problem für uns. Und es gibt auch eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte wortwörtlich: Wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim. نحن أحق بالشك من إبراهيم. Aber diese Aussage gemeint ist nicht, dass Ibrahim a.s. gezweifelt hat. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht gezweifelt. Denn du zweifelst er selbst nicht. Deswegen kannst du nicht davon ausgehen, dass die Leute, dass solche edlen Menschen gezweifelt haben. Sondern sonst diese Aussage bedeutet, wenn überhaupt jemand das Recht hätte zu zweifeln, dann eher wir als Ibrahim. Warum? Weil er hat a.s. Zeichen gesehen, er hat gesehen, wie das Tote lebendig gemacht worden ist. Wir haben das nicht gesehen. Aber weder er noch wir haben das Recht zu zweifeln. Warum? Weil Allah es im Koran uns mitgeteilt hat. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, dass die Aussage, damit mein Herz Ruhe findet, bedeutet gerade, dass der Iman unterschiedlich stark sein kann. Der Iman nimmt also entsprechend der Bestätigung durch das Herz und dessen Beruhigung und Stille zu. Der Mensch merkt dies an sich selbst, wenn er an einer Sitzung teilnimmt, in der er ermahnt wurde, das Paradies und die Hölle erwähnt wurden, so nimmt der Iman zu, als ob er jenes mit eigenen Augen gesehen hätte. Und wenn es Unachtsamkeit gibt und er von dieser Sitzung aufsteht, nimmt diese Gewissheit in seinem Herzen ab. Ebenso nimmt der Iman durch Sprechen zu. Denn wer Allah 10-mal gedacht hat, ist nicht so wie derjenige, der Allah 100-mal gedacht hat. Der Letztere hat viel mehr an Allah gedacht. Ebenso derjenige, der einen Gottesdienst vollständig ausführt, dessen Iman ist mehr als jemand, der ihn vollständig, als jemand, der ihn unvollständig ausführt. Ebenso derjenige, der mehr Taten begeht als ein anderer, so hat der, der mehr getan hat, mehr Iman als der, der weniger getan hat. Alhamdulillah. Insofern, du willst wissen, wie du dein Iman stärkst. Die Sache ist ganz einfach. Du brauchst nur gute Taten machen. Dies, ich meine die Tatsache des Zu- und Abnehmens des Iman, ist im Koran der Sunna bestätigt. Jetzt erwähnt der Gelehrte ein paar Beweise. Warum? Weil das ist auch eine Angelegenheit, die eigentlich im Koran Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich ist. Aber im Laufe der Geschichte des Islam gab es Menschen, die eine extreme Haltung eingenommen haben und sie haben geglaubt, dass der Iman religiös gesehen die gleiche Bedeutung hat wie sprachlich. Und dementsprechend haben sie gesagt, Iman bedeutet einfach nur zu glauben. Selbst wenn du nichts von dem, was Allah dir angeordnet hat, umsetzt. Und das ist natürlich fatal, weil das führt dazu, dass man glaubt, dass man ins Paradies kommt, obwohl man nichts macht. Oder indem man alles macht, aber an Schlechtem natürlich. Weil man sagt, das war's, ich bin trotzdem ein gläubiger Mensch. Und im Koran al-Karim ist aber klar verankert, dass der Iman unterschiedlich stark ist und dass er natürlich von den Taten des Menschen auch abhängt. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Wir haben ihre Anzahl, gemeint ist die Anzahl der Engel als Wächter der Hölle. Und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen. Also eine eindeutige Ayah, dass der Iman zunimmt. Surat al-Muddathir, Vers 31. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Wenn eine Sura als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat diese Sura seinen Glauben vermehrt? Und im authentischen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَى كُنْ. Ich habe niemanden von euch an Verstand und Religion so unvollständige Menschen gesehen, die den Verstand des klugen Mannes hinwegnehmen wie ihr Frauen. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, dass der Verstand unterschiedlich vollkommen ist, aber auch die Religion. Das heißt, die Religion beinhaltet der Iman. Insofern, der Iman nimmt zu, aber nimmt auch ab. Die Frage ist, liebe Geschwister, und deswegen sagen wir immer wieder und betonen wir, Aqidah ist keine theoretische Angelegenheit nur, sondern Aqidah ist auch etwas, was mit dem Alltag und der Praxis verbunden ist. Und deswegen wollen wir wissen, was können wir wirklich tun dafür, dass unser Iman stärker wird? Das ist die entscheidende Frage. Und der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, erwähnt uns mehrere Ursachen dafür. Auch unterschiedlicher Art. Erste Ursache. Die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala zu kennen. Denn je mehr der Mensch über Allah und seine Namen und Eigenschaften Bescheid weiß, desto mehr Iman hat er zweifellos. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wenn eine Person gesagt, ich glaube an Allah, dann er will damit sagen, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, an alle seinen Namen, alle seine Eigenschaften, alles was es über ihn zu wissen gibt, ich glaube daran. Alles was sein Prophet über ihn gesagt hat, ich glaube daran. Aber diese Aussage ist sehr allgemein. Und er hat eine Aussage gemacht, er kann aber nicht sehr viele Informationen nennen. Aber eine andere Person, die die Namen Allah subhanahu wa ta'ala kennt, wenn man ihn fragen würde, glaubst du an Allah? Und er würde sagen, ja, fragen für ihn, wie äußert sich das? Oder wie glaubst du an Allah? Er wird dir sagen, ich glaube an Allah und ich glaube auch an seine Namen. Und zu diesen Namen gehört zum Beispiel der Allvergebende. Und daraus leite ich ab, dass jeder Mensch, der eine Sünde begeht und Allah aufrichtig um Verzeihung bittet, dass er einem verzeiht. Diese Person, sie hat mehr Iman an Allah Azza wa Jal, weil sie hat ja mehr Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Ich kann nur an eine Sache glauben, wenn ich sie schon weiß. Ich kann nur an etwas glauben. Ich kann nur an eine Information glauben. Ich muss etwas wissen, erfahren und dann glaube ich daran. Oder ich lasse es. Aber ich kann nicht etwas glauben, was ich nicht weiß. Geht nicht. Ja? Deswegen, ich erfahre eine Information und dann glaube ich daran. Also je mehr Information ich habe, desto mehr glaube ich. Oder anders ausgedrückt, jemand, der einen Hadith kennt über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, der glaubt daran. Jemand, der zwei Hadithe kennt, der glaubt an zwei Hadithe. Also hat er mehr Iman als der erste. So einfach ist die Angelegenheit. Je mehr Namen und Eigenschaften du kennst, desto mehr hast du dich auch automatisch mit dem Koran beschäftigt und der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Deshalb siehst du, dass jene Gelehrte, die über Allahs Namen und Eigenschaften mehr als andere wissen, diesbezüglich stärker im Glauben sind als andere. Zweite Ursache, Allahs Zeichen in der Schöpfung und in seinen Gesetzen zu betrachten. Je mehr der Mensch die Zeichen der Schöpfung betrachtet, desto mehr Glauben gewinnt er. Allah sagte, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten und auch in euch selbst. Seht ihr denn nicht? Also diese Ayah ist sehr wichtig für uns, weil das bedeutet für uns, dass man sich mit weltlichen Dingen sehr wohl beschäftigen darf und auch soll, wenn sie einen den Iman stärken. Jeder von uns ist verblüfft und hinweggerissen, wenn er über die Dimensionen dieses Universums nachdenkt und schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und im Endeffekt sieht er, dass alles für den Menschen erschaffen ist, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen stärkt es einen, seinen eigenen Iman, weil an der Schöpfung erkennst du die Gewaltigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Dritte Ursache. Viel Gehorsamkeit. Denn je gehorsamer der Mensch ist, desto mehr gewinnt er an Glauben. Obgleich die Gehorsamkeit in Form von Worten oder Taten geschieht, das Gedenken lässt den Glauben an Menge und Qualität zunehmen und das Gebet, das Fasten und die Pilgerfahrt lässt den Glaubigen ebenso an Menge und Qualität zunehmen. Die Ursachen für, also mit Qualität meint er die Stärke des Glaubens, die Intensität und die Menge natürlich, je mehr Gottesdienst du machst, desto stärker wird dein Iman, desto mehr wird er. Die Ursachen für das Abnehmen sind die gegenteiligen. Erste Ursache, Unwissenheit über Allahs Namen und Eigenschaften führt zu einem unvollständigen Iman. Denn wenn der Mensch nicht Allahs Namen und Eigenschaften kennt, so ist sein Glaube unvollständig. Denn wir haben ja gesagt, was bedeutet es überhaupt an Allah zu glauben? Es bedeutet an Allahs Namen und Eigenschaften zu glauben. Die zweite Ursache, das Abwenden vom Betrachten der Zeichen Allahs in der Schöpfung, als auch in seiner Gesetzgebung. Dies ist ein Grund für die Unvollständigkeit des Glaubens und zumindest für seinen Stillstand und seine Nicht-Weiterentwicklung. Und wir erkennen auch an dieser Aussage, man muss nicht immer nur in die großen Dimensionen schauen, man kann auch in den eigenen Körper schauen, wie Allah sagt, وَفِي أَنفُسِكُمْ, in euch selbst. Jeder Mensch, der sich beschäftigt mit der Biologie des Körpers, wird verblüfft sein. Erstens über die Perfektion der Schöpfung und zweitens über die Menschen, die glauben, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Die dritte Ursache, das Unterlassen der Gehorsamkeit hat große Einflüsse auf das Herz und den Glauben. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Derjenige, der illegal verkehrt, ist nicht gläubig, während er illegal verkehrt. Im Buch steht außerehelich, aber besser ist das Wort illegal zu verwenden. Die vierte Ursache ist das Unterlassen der Gehorsamkeit, was zum Abnehmen des Iman führt. Doch wenn es sich um eine pflichtige Gehorsamkeit handelt, die man ohne Grund unterlässt, so ist das eine Unvollständigkeit, für die man gescholten und bestraft wird. Wenn sie keine Pflicht war, oder sie war Pflicht, aber man hat sie aus einem legalen Grund weggelassen, denn manchmal ist etwas auferlegt, Pflicht, und trotzdem bist du davon befreit. So wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Verstand und die Religion der Frauen unvollständig ist. Er begründete die Unvollständigkeit der Religion damit, dass sie, wenn sie menstruieren, nicht beten und fasten können, obwohl sie nicht für die Unterlassung des Gebetes und Fastens zur Menstruationszeit gerade stehen müssen. Sie werden dazu sogar aufgefordert. Doch da ihnen diese Tat entgeht, die der Mann aber begeht, so sind sie in dieser Hinsicht unvollständiger als der Mann. Ich denke, das ist eine deutliche Aussage. Nicht, dass jemand kommt und sagt, irgendein Quatsch, nachher der Islam behandelt die Frau ungerecht oder irgendetwas. Es geht einfach darum, für eine gute Tat wird dein Iman gestärkt und vermehrt. Wenn du diese gute Tat also nicht machst, kann dein Iman dadurch nicht gestärkt werden. Darum geht's. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Die nächste Fatwa nehmen wir noch dazu, inshallah ta'ala. Die 13. Wie kann man den Hadith von Jibril alaihi salam, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Iman als den Glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den letzten Tag, die Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon bezeichnete, in Zusammenhang mit dem Hadith der Delegation von Abdul Qais verstehen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Iman definiert hat als das Bekenntnis, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und er keinen Teilhaber hat, dem Verrichten des Gebetes, dem Entrichten der Zakat und den Fünftel der Kriegsbeute abzugeben. Das heißt, der Fragende sieht einen Widerspruch und ich lese euch die Überlieferung vor. Die Überlieferung ist bei Bukhari und bei Muslim und in der Version von Abu Dawud heißt es, Ibn Abbas sagte, als die Delegation von Abdul Qais beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ankam, sagten die Leute uns, also Abdul Qais ist einfach der Name eines Stammes, so Teilstammes, ja. Die Leute sagten uns, die Bewohner von Rabi'a trennen die Ungläubigen von Mudar. Zwei Stämme. Sie wollen damit sagen, sie kommen nicht so leicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil dazwischen ist ein Stamm, der nicht muslimisch ist. Wir können zu dir nur in einem heiligen Monat gelangen. Warum heiligen Monat? Weil das sind die Monate, in denen kein Krieg stattfinden darf und stattgefunden hat auch. Wir können zu dir nur in einem heiligen Monat gelangen. So ordne uns etwas an, das wir mitnehmen können und wozu wir diejenigen, die wir in Zukunft treffen werden, aufrufen können. Er sagte, ich ordne euch vier Dinge an und verbiete euch weitere vier Dinge. Ich ordne euch an den Glauben an Allah, das heißt das Zeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dabei zeigte er mit seiner Hand die Zahl 1. Musaddad, das ist der Name eines anderen Überlieferers, des gleichen Hadithes, also Abu Dawud berichtet diesen Hadith über mehr als eine Person, mehr als einen Lehrer, und einer davon ist Musaddad. In seiner Version sagte er, und das ist der entscheidende Teil für unsere, für die Frage, der Glaube an Allah erläuterte er ihnen wie folgt. Der Iman an Allah, den erläuterte er ihnen wie folgt. Das Zeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, das Verrichten des Gebetes, die Entrichtung der Zakat und dass ihr von dem, was ihr erbeutet, ein Fünftel abgibt. Also hat er den Iman mit dem definiert, was wir normalerweise zum größten Teil als die Säulen des Islam bezeichnen. Er sagte, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich Folgendes sagen. Im Buch und in der Sunna gibt es niemals einen Widerspruch. Im Koran gibt es niemals etwas, das widersprüchlich ist. Ebenso gibt es in der authentischen Sunna über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nichts Widersprüchliches. Weder im Koran noch in der Sunna gibt es etwas, das im Widerspruch zur Wirklichkeit steht. Denn die Wirklichkeit ist wahr und das Buch und die Sunna sind wahr und die Wahrheit kann sich nicht widersprechen. Gemeint ist also, weder widersprechen sie sich intern Koran und Sunna, noch widersprechen sie sich gegenseitig, noch widerspricht eines von diesen beiden den Tatsachen, der Wirklichkeit. Wenn du diesen Grundsatz verstanden hast, dann lösen sich bei dir viele Probleme, denn Allah sagte, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Denken sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Und das ist der springende Punkt. Wenn du Sachen oberflächlich betrachtest, siehst du Widersprüche. Wenn du über Sachen nachdenkst, werden dir diese Widersprüche alle vergehen. Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Somit können die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich nicht widersprechen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Iman auf eine Weise auslegt und an einer anderen Stelle anders, sodass die Auslegung dir als Widerspruch erscheint, so wirst du nach einer Verinnerlichung keinen Widerspruch finden. Im Hadith von Jibril a.s. hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Religion in drei Teile geteilt. Die gesamte Religion in drei Teile geteilt. Islam, Iman, Ihsan. Im Hadith der Delegation von Abdul Qais hat er nur eine Kategorie erwähnt, den Islam. Und das war's. Und deswegen, liebe Geschwister, haben wir vorhin gesagt, Islam kann das Gleiche bedeuten wie Iman. Aber wenn sie miteinander verglichen werden, dann meinen wir mit dem einen die äußerlichen Handlungen und mit dem anderen die innerlichen Handlungen. Insofern haben wir damit keinen Widerspruch, müssen es nur in die richtige, ins richtige Verständnis bringen. Abdul Qais, das ist die Delegation übrigens, sie sind der Grund dafür gewesen, dass einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Sunna-Gebet verschoben hat. Und zwar hat der Prophet alaihi salatu wasallam, sie sind anscheinend, haben ihn beschäftigt nach dem Wuhur-Gebet. Und so hat er dann sein Sunna-Gebet nach dem Wuhur-Gebet nicht verrichten können, bis die Asr-Zeit schon eintraf. Und dann hat er mit den Leuten das Asr-Gebet verrichtet und im Anschluss danach zwei Raka'a verrichtet. Und das war das Nachholen der zwei Raka'a nach dem Zuhur-Gebet. Sie waren der Grund dafür. Und hier sehen wir auch ein deutliches Beispiel dafür, dass der Nutzen, von dem andere Menschen profitieren, wertvoller ist für den Glauben selbst, für den Muslim selbst, als der Nutzen, von dem er persönlich nur profitiert. Denn das Wissen lehren, das Lehren ist besser und wertvoller bei Allah Azza wa Jal, als dass man einen Gottesdienst verrichtet, der für einen selbst nur Früchte bringt. Was, Alhamdulillah, nicht das andere natürlich ausschließt. Und deswegen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Rakaat nachgeholt. Er hat sie nachgeholt. Das heißt, er hat nicht gesagt, ich mache das eine und unterlasse das andere, sondern er hat gesagt, ich fange mit dem einen an und mache danach das andere. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.